Late Night Sounds von Bayern 2, Bremen 2 und MDR Kultur. Rock and Roll is part of our cultural voice, and you know, I think people can interpret and live through rock and roll any way they want. You know, one can live through rock and roll just by dancing. There's no rules in how one digests or is moved or excited or inspired by rock and roll. It's freedom. People have the power. Unfassbar, wie aktiv Patty heute immer noch ist. Genau, Patty has the power. Schon wieder hat sie ein neues Buch geschrieben, Bread of Angels, die Geschichte meines Lebens heißt es. Im November erscheint es bei uns und ihr deutscher Verlag Kiepenheuer und Witsch hätte sich fast keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, denn nahezu zeitgleich wird Horses, Patti Smiths ikonisches Album, 50 Jahre alt. Michi Bartle begrüßt euch ganz herzlich zu einem Zündfunk-Playback auf Bayern 2 über Patti Smith und ihr Album Horses. Im Rolling Stone immerhin unter den 30 besten Alben aller Zeiten. Frage an euch, liebt ihr diesen Song von Patti auch so sehr wie ich? Redondo Beach, Patti Smith. Late afternoon, dreaming hotel. Sent you away. I was looking for you. Are you gone? Call you on the phone. Another dimension. Where you never return. It was small and angel. Are you gone? Redondo Beach, Patti Smith. Das war einer der wenigen Songs aus ihrem Album Horses, den Patti live gespielt hat am 14. Juli auf dem Münchner Tollwood, wo meine Frau und ich ausnahmsweise das Durchschnittsalter der BesucherInnen nach unten gedrückt haben. Aber klar, auch wenn Redondo Beach immer noch ziemlich frisch daher trippelt mit seinem leichten Reggae-Offbeat, 50 Jahre hat er auch schon auf dem Buckel. Rock'n'Roll ist eben nicht mehr brandneu und vogelwild. Patti Smith wird 79 Jahre im Dezember, ist damit nur unwesentlich jünger als meine Mutter, bedient aber Instagram wie eine Junge, wie eine echte Influencerin. Patti hat fast 1,5 Millionen Follower, ich bin einer von ihnen und da habe ich es zuerst mitbekommen. Patti Smith erweitert die Geschichte ihres Lebens um ein neues Buch. Aber was erfahren wir in Bread of Angels? Sie geht noch weiter zurück als in ihrem Welterfolg Just Kids. Sie beschreibt auch ihre frühe Kindheit in Bread of Angels und das ziemlich poetisch. Wir hören mal rein. Die erste Empfindung, an die ich mich erinnere, ist Bewegung. Mein Arm wischt hin und her. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich hielt und wie anders es sich anfühlte, von meiner Mutter gehalten zu werden. Er war entspannt. Ich suchte seine beruhigende Schulter. Ich fühlte mich zu ihm hingezogen, auch wenn meine Mutter die stets Anwesende und Beherrschende war. Meine Mutter war durchgehend gefordert von ihrem wissbegierigen, agilen ersten Kind, das seinem Erkundungsdrang nicht widerstehen konnte, sich aus ihrem Griff befreite, im Park losrannte, in Kaufhäusern verschwand und ihre Zuneigung verschmähte. Sie warnte mich vor allen erdenklichen Gefahren, doch ich musste es selbst herausfinden und wurde folglich gebissen, gestochen und war allen möglichen Beschimpfungen und Verletzungen ausgesetzt. Mit wenig Verständnis für das Ringen um mich herum oder das Chaos, das ich verursachte, griff ich nach dem Verbotenen, einer angezündeten Zigarette, einem silbernen Tischfeuerzeug, das ich anklickte, um eine hübsche Flamme zu erzeugen, oder ich schlang ein Gummiband fest um mein Handgelenk. Ein verbrannter Finger, eine blaue Hand. Stück für Stück füge ich das stetig wachsende Mosaik meines früheren Daseins zusammen. In den ersten 4 Jahren meines Lebens zogen wir 11-mal um. Von Pensionen in möblierte Wohnungen. Wir fuhren per Zug nach Philadelphia und blieben für einen kurzen, unerwünschten Aufenthalt bei der schönen, aber engherzigen Schwester Gloria meines Vaters. Ich erinnere mich noch an das Spinett meiner Großmutter Jessie, ein kleines Klavier und an meine Tante, die mich schlug, weil ich darauf spielen wollte. Durch ihr neues Buch Bread of Angels wissen wir möglicherweise, warum Patti Smith einen Song von Van Morrison gecovert hat. Er heißt so wie Pattys Tante Gloria, die Patti in Bread of Angels als Zitat engherzig beschreibt. Mit Gloria beginnt auch Pattys Album Horses, das gerade 50 Jahre alt wird. Die Patti Smith Group, erfahren wir, hat das Stück kurz vor Mitternacht aufgenommen. Pattys Mischung aus dem Van Morrison Klassiker Gloria und dem Gedicht Oath, das sie 1968 geschrieben hatte. Und nach wie vor liebe ich die ersten Zeilen. Nein, für Pattys Sünden ist Jesus nicht gestorben. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Bye. G-L-O-R-I-A, Gloria. So beginnt das ikonische Album Horses, das jetzt gerade 50 Jahre alt wird. Bayern 2, das Zündfunk-Playback, deshalb heute über Patti Smith, die gerade auch ein neues Buch herausbringt, Bread of Angels, in dem sie sehr schön ihr Aufwachsen beschreibt, das, wie wir noch erfahren werden, von vielen, vielen Krankheiten geprägt war und einem Hang zum Fiktionalen. Hören und lesen wir doch nochmal rein. Meine Mutter musste sich jetzt um 3 Kinder kümmern. In meinem Babybuch notierte sie, dass ich zu Unwahrheiten neigte. Wenn mich die Wahrheit nicht interessierte, war ich mit einer anderslautenden Realität zur Stelle. Meine Mutter hatte wenig Zeit, um auf meine endlosen metaphysischen Fragen über Jesus, die Engel und die Besonderheiten der Himmelskörper einzugehen. In meinem Babybuch sind in ihrer hastigen Handschrift 2 meiner Fragen festgehalten. Was ist die Seele? Welche Farbe hat sie? What color has soul? Nicht nur Udo Lindenberg hat sich diese Frage gestellt, auch Patti Smith hatte als Kind darüber nachgedacht. Wir hören jetzt von ihr den Song Ghost Dance. Sie hat ihn in diesem Jahr auch live auf dem Münchner Tollwood gespielt, aber diese Aufnahme ist aus dem Jahr 2002, live im Münchner Kolosseum. Children that falls from the sky, tai tai tai tai, manna from heaven, from the Most High, fruit from the Father, tai. Yeah. My name is Lenny Kaye. I play guitar in the Patti Smith band. And it's a nugget if you dug it on Sundfunk. Lenny Kaye, der treue Gitarrist der Patti Smith Group. Er war vor knapp 15 Jahren dabei, als wir Patti in Nürnberg sprechen konnten. Und Lenny war auch dabei vor 50 Jahren beim bahnbrechenden Patti Smith Album Horses. Und ich habe es ja schon mal gesagt, könnte ich mich in eine Zeit zurückbeamen wie Owen Wilson in Woody Allen's Midnight in Paris, könnte ich an den einen Ort zurückkehren, es wäre nicht das Berlin der 20er oder der frühen 90er. Es wäre nicht das London in den Swinging 60s. Es wäre das New York der späten 60er und der frühen 70er Jahre. Hell's Kitchen und Howl, Burroughs, Allen Ginsberg, Andy Warhol und die Factory, Max Kansas City, der alte Broadway, Dylan am Wochenende in den Catskill Mountains, die Lower East Side, das CBGBs, der St. Mark's Place, Blondie, The Ramones, das Chelsea Hotel, Chunkies, Poetry, Rock'n'Roll. New York war der Inbegriff einer modernen Stadt. Es war das New York von Patti Smith. Genau da und nur da konnte das Album Horses entstehen, das gerade 50 Jahre alt wird. In ihrem neuen Buch Bread of Angels schreibt Patti Smith, dass sie sich von nichts und von niemandem was vorschreiben ließ. Bei der Fertigstellung des Albums sahen wir uns ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Man war besorgt darüber, wie ich mich präsentierte, weshalb die Grafikabteilung Robert Mapplethorpes Coverfoto retuschierte, meine Haare und Ungleichmäßigkeiten im Gesicht glättete. Ich lehnte solche Veränderungen ab und das veränderte Bild wurde wieder durch Roberts Original ersetzt. Ich behielt alles im Auge und schrieb auch den Promotext um, damit er besser zu uns passte. Drei Akkorde verbunden mit der Kraft des Wortes. Ein Satz, der bald genauso oft zitiert wurde wie meine Lyrics. Am Tag nach dem Labor Day kehrten wir in das Studio zurück, das Jimi Hendrix eingerichtet hatte. Lenny, Richard, Ivan, Jay und ich gingen die Stufen hinunter, vorbei an den kosmischen Wandgemälden in den Fluren und betraten Studio A, wo John Cale, unser Produzent, wartete. Ich kannte mich mit dem Aufnahmeprozess nicht aus und wollte die Aufrichtigkeit eines Live-Auftritts bewahren. Ich war eine Anfängerin, manchmal unvernünftig, wollte unbedingt unsere Arbeit schützen und war misstrauisch gegenüber jeglichen Änderungen, übermäßigem Overdubbing oder Streichereinsätzen. Das führte zu einigen Auseinandersetzungen, doch John Cale tat sein Bestes, um unseren Wunsch nach Authentizität gerecht zu werden, während er uns gleichzeitig ermutigte, das unerforschte Potenzial des Studios zu nutzen. Ob es John Cale, dem Produzenten vom Album Horses, gelungen ist, das unerforschte Potenzial der Patti Smith Band im Studio zu nutzen, das können wir jetzt gleich hören in diesem Bayern 2 Playback. Etwa bei Birdland, über das Lenny Kaye, der Gitarrist und jahrzehntelange Weggefährte von Patti Smith, sagte, es sei das strahlendste Stück ihrer gemeinsamen Reise. His father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up, they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift to lit up with such naked joy. that the sun burn around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And he looked around and there was no black ship in sight. No black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out. Birdland, die Patti Smith Group aus ihrem Album Horses. Als wir Patti Smith, diese doch immer auch hippieske Urmutter des Punk, diese Beat-Poetin in Nürnberg treffen, erfahren wir, dass sie deutsche Literatur liebt. Heinrich Böll, der Mann ohne Eigenschaften. Überhaupt das Hammerwerk von Robert Musil. Und gerade, das sagte uns Patti damals, lese sie Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. I love German literature, so I read a lot of it. I read a lot of Thomas Bernhard, and I've read A Man Without Qualities, and 20th century German literature is really great. I spent the last couple of days obsessively reading The Clown by Heinrich Böll, and that was where I was at, listening to Adele and reading Heinrich Böll. Und ihr könnt es jetzt genau wie Patti Smith fühlen. Ihr müsst nur ein Buch von Heinrich Böll rausholen und Adele hören. Die spielen wir jetzt für euch dazu. Natürlich im Jamie XX Remix. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking. thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it. But I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shared. Adele und Rolling in the Deep 2011, das sagte sie uns in Nürnberg, einer ihrer Lieblingssongs. If I put on Gimme Shelter Now, I still want to dance to it. And if I hear Adele singing Rolling in the Deep, I want to dance to that. You know, rock and roll means a lot of things to me. One is obviously dancing. My favorite song right now is an Adele song. My mind's open, I like what I like. Ich nehme mal an, auch mit knapp 80 Jahren tanzt Patti Smith immer noch gerne. Als Patti Smith im Alter von 20 Jahren mit nur ein paar Dollar in der Tasche in den Bus von Woodbury nach New York stieg, hatte sie bereits ein Kind zur Welt gebracht und zur Adoption freigegeben, die pädagogische Hochschule geschmissen und Erfahrungen mit einem Mindestlohnjob in einer Schulbuchdruckerei in Philadelphia gemacht. Patti wollte in New York unterkommen, irgendwie bei Freunden in Brooklyn, irgendwie auf die Kunstakademie, vor allem weg. Nicht, weil ihre Eltern unmöglich streng waren, sie hatten sie, wie sie selbst schreibt, in einer Atmosphäre des religiösen Dialogs, des Mitgefühls und der demokratischen Grundrechte aufgezogen, aber der ländliche Süden New Jerseys war kein Ort, an dem man Kunst und schon gar keine KünstlerInnen gebrauchen konnte. Aber Patti Smith war schwer beeindruckt von Howl, von Rimbaud und von Baudelaire, von Dylans Blonde on Blonde, für das sie in der Schlange angestanden war in Sam Goodys Plattenladen in Philadelphia. Und sie war begeistert von Light My Fire und Jim Morrison, der das irgendwie zusammengebracht hat. Die Poesie von Rimbaud und die Energie der neuen Popmusik. Patti Smith war sich sicher, sie musste Künstlerin werden. I had this dream. I came in on a clearing. There were natives in a circle, bending and gesturing. I saw a man stretched across a marble slab. It was Jim Morrison. He was alive with wings that merged with the white marble. Like Prometheus, he struggled, but freedom was beyond him. I stood over him, chanting, "Break it up, break it up." Die ersten Wochen und Monate schlug sich Patti Smith in New York gerade so durch. Mit unterbezahlten Jobs, meist an der Kasse von kleineren und größeren Buchhandlungen. Meist mit einem unüberhörbaren Knurren im Bauch. Manchmal, so schreibt sie in ihrem Buch Just Kids, haben ihr Kolleginnen die Reste des Mittagessens überlassen. Dann bekam Patti wenigstens einen etwas besser bezahlten Job im ziemlich mondänen Scribner Bookstore in der Fifth Avenue, der sie den ersten Winter über Wasser hält. Sie verdiente dort immerhin $65 die Woche. Bei einer Monatsmiete von $80 mussten sie und ihr damaliger Wohnungspartner, der Fotograf Robert Mapplethorpe, trotzdem jeden Cent zweimal umdrehen. Eines Abends hatte Robert durch seinen Job im Fillmore East zwei Karten für die Doors. Patti war gleichzeitig fasziniert und angeekelt von Jim Morrison, spürte seine Unsicherheit genauso wie seine Selbstüberschätzung und dachte, das kann ich auch. Before I sing into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's the same way through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Die 60er Jahre gingen zu Ende. Robert Mapplethorpe hatte es mittlerweile in den Inner Circle, wenn schon nicht von Andy Warhol, dann immerhin seiner Gefolgsleute geschafft durch beharrliches Abhängen im Max Kansas City in der Park Avenue South. Und Patty hatte im Chelsea Hotel Freundschaft geschlossen mit so manchen Musiker und Künstler, vor allem auch mit Allen Ginsberg, der Patty zunächst für einen besonders dünnen Jungen hielt und sie abschleppen wollte. Weniger charmant war Salvador Dalí, der zu ihr sagte, du schaust aus wie eine Krähe aus einem Schauerroman. Die großen Künstler waren also nahe, aber noch hatten die beiden außer für die Miete noch keinen Zentimeter Kunst verkauft. Die 60er neigten sich dem Ende entgegen und kurz nacheinander feierten Robert Mapplethorpe und Patty ihre 23. Geburtstage. Die 70er werden unser Jahrzehnt werden, das versprach Robert Mapplethorpe Patti Smith. Ganz schön prophetisch, denn damals war noch lange nicht klar, dass Patti Smith mit dem Album Horses ein Jahrhundertalbum aufnehmen würde und er, Robert Mapplethorpe, das Cover dafür shooten würde. Das Album Horses sprengt alle Kategorien, ist Hippie, ist Punk und Poesie oder alles gleichzeitig und hat mit Birdland und Land zwei knapp 10 Minuten lange Songs. Im Buch Bread of Angels erfahren wir von Patty, dass Land auch schon jenen Club in New York widerspiegeln soll, in dem vieles angefangen hat, das CBGBs. Das 10-minütige Schlussstück, abgeleitet von Land of Thousand Dances, war eine zermürbende Synthese aus Einfachheit und improvisiertem Chaos. Seine wechselnden Falten bewahren die flackernde Aura des CBGB, wo es eigentlich entstanden war. Der allgegenwärtige Hilly Crystal, der Gestank von Urin und Bier, alle waren unser Spiegel, überschwänglich und besudelt. Johnny mit der strahlenden Haut der Sehnsucht bewegt sich durch die Trümmer seines Jahrhunderts, die von einem endlosen Flur über Chris Kenners Tanzgesellschaft bis hin zur Portobello Vision eines vom Puls des Rock'n'Roll getragenen, sterbenden Jimi Hendrix reichen. Ich wollte die Unmittelbarkeit eines Live-Auftritts erhalten, stellte mir aber auch Johnny vor, wie er von einem Engelschor geführt und bedrängt wird. Dann hören wir doch mal rein, ob es Patty gelungen ist. Ob sie auch bei euch sofort Bilder einstellen, wie ihr euch das New York der 70er Jahre vorstellt. Patty Smith und Land. Johnny, the boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically. When suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses, coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. is all I pray for. Can't you show me nothing but surrender? Johnny gets up, takes off his leather jacket, deep to his chest. There's the answer. He got pen knives and jack knives and switchblades for birds. Switchblades for birds. They cry, they scream, say not to pay. I push it through my brain, and no one else must know. And it's go Rambo, go Rambo, go Rambo, El go Johnny go, and do the what to see. Oh, do the what to see. There's a little place, a place called space. It's a pretty little place. Shining with yellow hair, I put my fingers through his silken hair and found a stair. And I don't waste time, I just walk right up and saw that up there. There is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, he sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea. But the sea, possibilities no up there. Of the key. There's a wall of possibilities. Possibilities up there. Possibilities. There are several walls. Possibilities, possibilities up there. The first there possibility was the sea around me. I was standing there with my legs spread like a sailboat. I felt. Patti Smith und das auf ihrer Platte Horses, episch lange Stück Land. 50 Jahre alt wird das Album und nahezu zeitgleich kommt Patti Smiths neues Buch Bread of Angels raus. Und darin erfahren wir so einiges, unter anderem wie Patti Fred Sonic Smith kennenlernt, die Liebe ihres Lebens. Aber auch, dass Patti Smith mit einem anderen berühmten Rock'n'Roll-Poeten befreundet war, einem, der später sogar den Literaturnobelpreis bekommen wird. Hören wir doch mal kurz rein in Bread of Angels, die neuen Erinnerungen von Patti Smith. Am 26. Juni 1975 spielten wir im Bitter End im Village. Unser erster Auftritt mit einem Drummer. Wir waren jetzt eine echte Rockband. Als ich auf die Bühne trat, spürte ich sofort, dass etwas anders und die Atmosphäre äußerst aufgeladen war. Ich konnte spüren, wie die Luftfeuchtigkeit auf der Haut und die daraus resultierende Elektrizität unsere ohnehin schon raue Performance weiter befeuerten. Hinterher kam Bob Dylan in unsere Garderobe. Ich hörte, wie die unverkennbare Stimme rief: Irgendwelche Poeten hier hinten? Randvoll mit Adrenalin und unerklärlicherweise aggressiv platzte ich heraus: Ich hasse Poesie. Wenn ich bedenke, wie viel er mir bedeutete, ist mir meine Reaktion unbegreiflich. Doch Bob lachte nur und nichts schien wunderbarer, als ihn lächeln zu sehen. Seine Anwesenheit sorgte für reichlich Aufsehen. Der Fotograf Chuck Poulin fragte, ob er ein Porträt von uns zusammen draußen am Eingang machen dürfe. Als es ein paar Tage später auf dem Cover der Village Voice erschien, machte ich mir Gedanken, was Dylan davon halten könnte. Dann begegnete ich ihm zufällig auf der Westforth vor einem Zeitungskiosk, wo ein Stapel Village Voice lag. Er fragte mich verschmitzt, ob ich die zwei kennen würde, worauf ich ihn fragte, ob er verrückt sei. Er schüttelte nur den Kopf und grinste. Wir lebten eine Zeit lang in derselben Straße und in diesem Sommer sah ich ihn öfter mal an meiner Feuertreppe vorbeigehen. Wenn wir uns begegneten und er irgendwohin unterwegs war, nahm er mich manchmal mit. Eines Abends gingen wir zu einem Loft im West Village. Die Leute waren etwas älter und ich fühlte mich misstrauisch beobachtet, was mich aber nicht wirklich störte. Ich saß zu seinen Füßen, als er sich eine Akustikgitarre griff und jeden Song spielte, der später auf dem Desire-Album landete. Am meisten berührte mich One More Cup of Coffee mit diesem leicht arabischen Touch. Ich war dankbar, die Songs hören zu dürfen, wurde aber nach einer Weile unruhig. Er wollte gerade das nächste Stück spielen, als ich aufstand. »Haust du ab?«, fragte er. »Ja«, sagte ich schüchtern, »ist nicht wirklich meine Szene.« Ich konnte Bob gegenüber immer meine Meinung äußern, ohne dass er sich vor den Kopf gestoßen fühlte. Er fragte mich, woran ich arbeite, und sagte mir dann, was er davon hielt. Später fragte er, ob ich eine junge Sängerin für seine neue Platte wüsste. »Ich bin Sängerin«, sagte ich. »Nein, ich meine eine richtige Sängerin.« »Du meinst, ich bin keine richtige Sängerin?« »Nein«, sagte er lachend. »Ich meine, du bist eher wie ich.« Ich tat so, als wäre ich beleidigt, fühlte mich insgeheim aber geschmeichelt. Schöne kleine Geschichte, wie sich Patti Smith von Bob Dylan geschmeichelt fühlt. Und wir hier auf Bayern 2, wir vertonen weiter Pattys Buch Bread of Angels. Hier ist Bob Dylan und das für Patti leicht arabisch klingende One More Cup of Coffee. Stars above. One more cup of coffee before I go. One more cup of coffee before I go to the valley below. Teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee. Bob Dylan nimmt noch eine Tasse Kaffee, ein Song, der Patti Smith besonders berührt hat, wie wir in ihrem neuen Buch Bread of Angels erfahren. Bayern 2, das Zündfunk-Playback über Patti Smith und ihr Album Horses, das gerade ein halbes Jahrhundert alt wird. Wir hören daraus den Song Free Money. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, jet plane, babe, get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain. Free Money, Patti Smith aus ihrem Album Horses, das gerade 50 Jahre alt wird. Kurz davor hatte Patti ihre erste Single aufgenommen, 1974 in den Electric Ladyland Studios mit einer Hey Joe-Version und Piss Factory auf der B-Seite, Pattys persönlicher Hymne. Das Stück erzählt davon, wie sie dem trostlosen Leben als Fließbandarbeiterin auf dem Land entkommt, indem sie nach New York flieht. 1500 Stück werden von der Single gepresst. Voller Stolz entdeckt Patti, dass es auch in der Jukebox von Max Kansas City läuft. Erstaunt nimmt sie zur Kenntnis, dass die B-Seite des Piss Factory viel populärer ist. Zu Recht. 16 in time to pay off. I get this job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. It's so hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth and gum or cranium, and the way they suck hot sausage. But me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hard-working asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. Nach Piss Factory geht alles blitzschnell. Die Patti Smith Group bekommt ein wochenlanges Engagement im neuen und sehr populären CBGBs, wo sie mit Tom Verlaine's Television auftreten. Auftritte in L.A. und San Francisco folgen. Der Rest ist Geschichte. Genau, das Cover von Robert Mapplethorpe für Horses und die ganze Platte sind heute nicht mehr wegzudenken aus der Geschichte des Rock'n'Roll, die Patti Smith wohl immer so verstanden hat, egal ob Hippie, Punk, Malerei oder Gedichte, es ist und bleibt immer dann Rock'n'Roll, wenn es Energie hat und etwas zu sagen hat. Horses hat zwar zunächst nur die Top 50 geknackt, nahezu komplett ohne Airplay in den USA, aber Patti Smith wurde mit ihrer Mischung aus Punk, Hippie und Beatnik Poetry zu einer der wichtigsten Stimmen des Rock'n'Roll. Und wer sie in diesem Jahr live erleben durfte, der weiß, diese Stimme gehört immer noch zu den mächtigsten und eindrücklichsten überhaupt. Patti's got the power. 2007 wurde sie dann endlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und am Ende ihrer zunächst sehr gerührten, dann immer verschmitzter werdenden Rede ermuntert sie die zukünftigen Generationen. Ihr seid dran. Es ist in eurer Macht. Denn, so resoniert sie am Ende ihres neuen Buches Bread of Angels, auch die stärksten Stimmen müssen eines können: loslassen. In gewisser Weise habe ich mich nicht sehr verändert. Aber die glühende Rastlosigkeit hat etwas abgenommen. Und das Wissen um die Dinge, die ich geliebt habe, ist so tief in mir verankert, dass ich mir Guernica vorstellen kann, ohne zu sehen. Ascension und My Bloody Valentine hören kann, ohne zu hören. Das Glasperlenspiel durchblättern kann, ohne zu lesen. Ich fühle es in meiner Seele. Alles muss einmal verschwinden. Dinge loslassen ist eine der schwersten Aufgaben im Leben. Was bleibt im Loslassen ist Integrität. Wir entfalten uns, straucheln, lernen von unseren Vergehen und dann tun wir alles nochmal. Stürzen uns wieder in den Abgrund, aus dem wir so mühsam herausgeklettert sind, um uns zu finden. Die unbestimmte Lust kehrt zurück. Wovon soll ich schreiben und was beschwören? Ich verspreche, gut zu sein. Ich werde von einem jungen Mädchen schreiben, das einen kleinen Handspiegel im Gras findet. Sie sendet Signale an den dreieckigen Fleck in der Bucht, der so fern ist und doch so nah. Voller Freude springt sie, schwebt mitten in der Luft, landet mit ausgestreckten Armen. Willkommen, Querbuckel, ruft sie. Ich bin du. Integer ist sie immer geblieben, dieser Querbuckel, der auf den Namen Patti Smith hört. Das war ein Zündfunk-Playback über Patti Smith, deren bahnbrechendes Album Horses gerade 50 Jahre alt geworden ist und die mit Bread of Angels ein neues Buch geschrieben hat. Michi Bartle bedankt sich fürs Zuhören und wir enden diese Sendung mit einem tiefen Knicks vor Patti Smith und ihrem Song Kimberly. The wall is high, the black barn. Bows of jade will drop in existence. Grenzenlos hören.